Hey Baby, ich dachte, wir wären über den Wolken, im Himmel gemeinsam. Doch ich hab mich geirrt. Suchte und fluchte, wenn es nicht genau das war, wonach ich suchte. Ich verfluchte all die schönen Sachen, die sie wollte machen ohne mich. Machte zur Pflicht, dass ich sie nicht und immer aus den Augen verliere. Hab es nie kapiert, dass das Klammern die Beziehung ruiniert. Setze Barrikaden, ohne sie zu fragen, geh mir an den Kragen. Wenn es trotzdem was zu klagen gab, gibste ich sie ein. Mit neuen Paragraphen und Verboten spielte nur die Noten, die ich total verloren komponierte. Ich regierte ihre Welt und merkte nicht, dass ihr das fehlt, was sie ausmacht, das was zählt. Hab sie, glaube ich, total verfehlt. Ich habe diese Frau nie geliebt, ich habe es versiebt. Wer die Hälfte liebt, liebt nicht nur halb, sondern gar nicht aus meiner Sicht. Läuft die Sache so nun wirklich nicht? Ich dachte, ich wäre weise. Weise? Na klar. Wusste nicht, dass die Beziehung in Gleichste, komm, lass sein. Seh es lieber ein, das war nicht fein, nein. Jetzt weiß ich Bescheid, ich hab die Lage längst gepeilt, jetzt mal ohne Scheiß. Ich hasste ihre Vergangenheit und all die abgefuckten Typen, die sie alle berührten, ins Bett verführten und sie dort liebten. Doch warum? Ich hatte keinen Grund, hasse lieber mich. Ich war gar bunt, bunt trieb ich's in meiner eigenen Vergangenheit. War bereit, das zu tun, was mich nun quält. Sie kaum ertragen diese ungewissen Stunden und die blöden Abende, die ich Mutterseelen allein verbrachte und dachte, bei wem sie die Nacht durchmachte, pachtete ihre Seele und es krachte, wenn sie nach Hause kam und lachte über ihre Lügen, die gar keine waren. Hab mich leider vertan und dabei ihre Gefühle gestohlen. Widerwillig passte sie sich mir an und begann das zu tun, was ich verlangte. Dann und wann hatte sie den Drang, sie selbst zu sein. Doch aus Angst, mich zu verlieren, ließ sie es bleiben. Und dabei merkte ich nicht, dass sie sich selbst verliert. Alles das, was ich hasste, ausradiert, liquidierte sie und ihre Persönlichkeit. Es tut mir leid, hab's nicht geschnallt, total verpeilt. Dich bleiben lassen, dich nicht zu hassen.